Schizophrenie etwa. Immerhin wird seit vielen Jahren versucht, die genetischen Wurzeln für Schizophrenie zu ergründen. Anfangs war die Hoffnung groß, ein Schizophrenie-Gen zu finden. Aber Gene sind keine An- und Ausschalter, die man umlegt und etwas funktioniert oder nicht, erklärt Haag. Einzelne Gene abzufragen, ist eine sehr mechanistische Vorstellung. Erst das noch sehr undurchschaubare Zusammenspiel der verschiedensten genetischen Bereiche ist entscheidend. 2022 erschien unter der Leitung der Berliner Charité eine große Studie, die allein 287 verschiedene Regionen des Genoms identifiziert hatte, die mit Schizophrenie assoziiert werden. Was heißt, dass eine gewisse statistische Korrelation zwischen ihnen und einem entsprechenden Krankheitsrisiko besteht. Und dann kommen noch die mannigfaltigen Einflüsse von Umweltfaktoren wie Lebensstil, Familie, soziale Verhältnisse oder Ernährung hinzu. Wir arbeiten vor allem populationsgenetisch, erklärt Haag, und sehen uns eher selten so explizit die DNA eines einzelnen Individuums an. Medizinische Auffälligkeiten interessieren allenfalls dann, wenn sie mit der Evolution und Verbreitung bestimmter Krankheiten zu tun haben. Oder wenn sie etwa im Zusammenhang mit Inzucht stehen, liefern sie dann doch Hinweise auf die Größen und Austauschnetzwerke regionaler Populationen. Doch da jetzt das komplette Genom der Schamanin sequenziert vorliegt, steht es bereit für alle Optionen, die der in diesem Feld rasant wissenschaftliche Fortschritt in Zukunft mit sich bringen wird, um alle an es herangetragene Fragen zu beantworten. Insofern wird beschlossen, zumindest potenziell verdächtige Regionen ihres Erbguts dahingehend zu untersuchen, ob sie auf mentale Auffälligkeiten hindeuten könnten.